Die britische Labour Party will die Grabenkämpfe der Vergangenheit hinter sich lassen und sich als Alternative zu den regierenden Konservativen präsentieren. Labour-Chef Jeremy Corbyn rief zum Ende des viertägigen Parteitages zur Geschlossenheit auf und zu einer neuen Politik. Sie soll sich vom Stil und Inhalt her verändern. People are fed up with a so-called free market system. Die Menschen haben die Nase voll vom freien Markt. Er hat zu grotesker Ungleichheit geführt, zu stagnierendem Wohlstand und zu endlosen Problemen nach militärischen Interventionen. Die große Mehrheit des Volkes wird von der Macht ausgeschlossen. Corbyn bedankte sich für seine Wiederwahl mit 62% der Stimmen. Die Basis hatte den Versuch der Unterhausfraktion vereitelt, Corbyn als Parteivorsitzenden abzulösen. Die Basis von Labour hat sich allerdings deutlich verändert. Über 150.000 neue Mitglieder sind allein im letzten Jahr noch einmal beigetreten. Labour sei jetzt die größte Partei Westeuropas. Since the crash of 2008, the demand for an alternative and an end to counterproductive austerity. Seit dem Finanzcrash von 2008 nimmt die Forderung nach einer Alternative zur Politik der Austerität zu. Das hat in vielen Ländern neue Bewegungen und Parteien entstehen lassen. Aber in Großbritannien geschieht das im Herzen der traditionellen Politik, in der Labour Party. Dafür wurde Labour gegründet, als Stimme der Gerechtigkeit und des fortschrittlichen Wandels von unten nach oben. From the bottom up. Der Parteitag hat aber nicht die Differenzen in der Partei beendet. Noch ist unklar, ob die zahlreichen unzufriedenen Abgeordneten wieder in Corbyns Schattenkabinett nachrücken wollen. Corbyn selbst versprach, auf die Fraktion und ihren gemäßigten Kurs zuzugehen. Die Grabenkämpfe sollten aufhören. Man verfüge über viel mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes. I'm honored. Deeply honored to have been re-elected by our party a second time. Ich fühle mich tief geehrt, mit einem noch größeren Mandat wiedergewählt worden zu sein. Weil wir alle müssen unsere Lektionen lernen und uns verbessern und effektiver zusammenarbeiten. Ich will ganz vorne dabei sein, diese Lektionen zu lernen. I will lead in learning those lessons. Der Labour-Parteichef rief die Delegierten dazu auf, sich auf eine Neuwahl vorzubereiten. Premierministerin Theresa May werde sie vermutlich im nächsten Jahr ansetzen. Der Brexit kam in Corbyns Rede nur am Rand vor. Die Partei wolle nicht diejenigen Labour-Wähler verurteilen, die für den Brexit gestimmt hätten. Es waren 40%. Man müsse auf ihre Sorgen eingehen, durch eine sozialere Politik, nicht aber durch ein Ende der EU-Freizügigkeit.